alles Lob gebührt Allah. Ihn lobpreisen wir. Ihn bitten wir um Hilfe und um Vergebung. Und wir suchen Zuflucht bei Allah vor dem Übel unserer eigenen Seelen und vor unseren schlechten Taten. Wen Allah recht leitet, den kann niemand in die Irre führen. Und wen er in die Irre gehen lässt, dem kann keiner recht leiten. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt außer Allah, ihn alleine, der keine Gefährten hat. Ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam Segen und Heil auf ihm, sein Diener und Gesandter ist. Meine lieben Brüder, heute werden wir, wie wir versprochen haben, nicht natürlich allgemein das Ende, aber sozusagen das Thema, worüber wir sprachen, über die Al-Muhsinin oder auch, wir sagen hier, diejenigen, die Allah liebt, die Gerechten. Gestern, als ich im Internet ein bisschen rumgeguckt habe und ich werde euch das weitergeben, was Allah mir natürlich sehen lassen hat, und ich sah etwas Grausames. Ich sah Köpfe, ich sah abgeschlagene Köpfe, die in Eimer reingeschmissen worden sind und sie werden von den Soldaten niedergetreten. Das ist einer von den Ländern, wo momentan die Aufstände passieren. Als ich das gesehen habe, was muss das für ein Herz sein, der so etwas tut, der diese Köpfe abmacht, und es ist ihm nicht genug, dass sogar er noch mit seinen Füßen auf diese Köpfe, abgetrennten Köpfe tretet. Und dieser Kopf, den Allah subhanahu wa ta'ala gesegnet hat, allgemein der Mensch, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wir haben dem Menschen Ehre erwiesen. Und dieser Kopf ist die Stelle, den wir auf den Boden legen, um Allah Lob zu preisen und um uns vor Allah niederzuwerfen. Und ich habe euch damals schon gesagt, dass es einen Unterschied zwischen dass diejenigen, die Unrecht tun, in der Hölle sind, und diejenigen, die gerecht sind, dass Allah sie liebt. Dieser Vergleich, den ihr vielleicht ihr euch noch erinnern könnt, am Anfang dieser Unterrichtsreihe oder Freitagsreden über die Gerechtigkeit, und wir sagten euch auch, dass diejenigen rechts von Ar-Rahman, den Alabama, sie sind auch sozusagen auf Podeste, auf Säulen von Licht. Aber die Ungerechten, die Unheilstifter, sie sind Brennstoff der Hölle. Und deshalb, dass unsere Seelen vielleicht in den Genuss kommen, ein bisschen nachzudenken über die Situationen, und dass der Mensch denkt, wenn er über Ungerechtigkeit oder ungerechte Taten nachdenkt, dass er sich zurückhält und an Allah denkt und an sein Buch denkt, wie Allah subhanahu wa ta'ala die Ungerechten, wie es ihnen ergehen wird. Und wir sehen, subhanallah, diese Menschen, wie viel Unrecht ihnen getan wird in diesen Ländern, wo wir gerade da mitbekommen, die Aufstände. Und sie leiden, aber trotzdem, sie halten an Allahs Gebote fest. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht unachtsam über das, was diese Ungerechten tun, wie die, die wir gerade erwähnt haben, die Köpfe abhaken. Allah subhanahu wa ta'ala schläft nicht, sondern Allah gewährt den Aufschub. Und dann kommt die Strafe Allahs. Ich sage euch, meine lieben Brüder, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns viele Lehren gezeigt in seinen Überlieferungen. Er sagt, Segen und Heil auf ihm, Allah, wahrlich Allah, wahrlich Allah gibt dem Diener, auch wenn er Unrecht tut, auch wenn er klaut, betrügt, schlägt, auch wenn er ist ein Verbrecher. Das ist ein Hadith, der warnt, eine Warnung an uns, an die Menschheit. Wenn unser Prophet sagt, wenn er sieht, dass Allah gibt einen Ungerecht tuenden, er gibt ihm Vermögen, Kinder, Reichtum, Macht, Präsidentschaft, Königreich, dann will Allah subhanahu wa ta'ala Sidraj, das heißt Allah gewährt ihm Aufschub. Aufschub, aber nicht, dass er zurückkehrt, sondern Allah subhanahu wa ta'ala möchte, dass er tiefer und tiefer in die Hölle, dass er weiter Unrecht begeht, damit er tiefer in die Hölle gelangt. Aber wenn Allah den Ungerechten packt, dann lässt er nicht mehr los. Und so sagt uns Allah in Surat al-Fil, nicht Surat al-Fil, sondern Surat al-Fajr, Allahu A'lam, so sagt Allah subhanahu wa ta'ala, seht ihr nicht, wie Allah subhanahu wa ta'ala vorgegangen ist mit Qawm Ad, dem Volk Ad? Sie sagten, wer ist mächtiger als wir? Wer hat mehr Kraft als wir? Und es war bekannt, sie haben die Bäume mit ihren bloßen Händen aus dem Boden gerissen. Und sie haben die Erde bebaut. Aber sie waren ungerecht, weil sie haben auf ihre Kraft vertraut. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen einen Wind geschickt, ein Wind. Dieser Wind hat sie so niedergemetzelt, dass man nichts von ihnen mehr erkennen konnte. So sagt Allah, sie sahen aus wie hohle Baumstämme. So leere Baum. So in einem Tafsir. Subhanallah. Einige der Gelehrten, der Mufassirin, der Koran-Deuter sagen, dass sie haben versucht, von Panik her haben sie Löcher in den Boden gegraben, damit sie von diesem Wind geschützt ist, aber dieser Wind ist in diesen Löchern reingegangen, wo sie sich versteckt haben, und hat sie so sozusagen zerstückelt. Ja? Auseinandergerissen hat sie der Wind. Und sie hohl gemacht. Und dieser Wind war eine Armee von den Armeen Allahs. Allah subhanahu wa ta'ala hat Soldaten und nur er kennt sie vollkommen. Und Pharaon, Allah subhanahu wa ta'ala gab Musa ein Geh durch das Meer, schlagte den Stock auf dem Meer und er rettete Musa. Aber als Pharaon hinterher mit seiner Armee hat Allah subhanahu wa ta'ala in einen Augenblick Pharaon, und wer war Pharaon? Pharaon und seine Armee in einem Augenblick vernichtet. Deshalb, der vertraue nicht auf deine Macht, auf dein Geld, auf dein Königreich, auf deine Körperkraft, auf deine Muskeln, auf deinen Verstand. Weil nichts ist vor Allah sicher. Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er zuschlägt, dann schlägt er hart zu. So wie er sagt, selber im Koran, wenn Allah schlägt, schlägt er hart zu. Deshalb, wenn du bist ungerecht zu den Menschen und du denkst, du kannst die Menschen unterdrücken und du kannst sie hin und her du kannst sie sozusagen, du kannst über sie bestimmen, ja, und sie versklaven. Wisse, Allah subhanahu wa ta'ala ist gewaltiger zu und größer als du. Wisse, Allah, egal was deine Ungerechtigkeit auch, wie, in welchem Ausmaß sie ist, aber wenn du nicht zurückkehrst und bereust, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala wird dich so bestrafen und dir die Strafe an einem Zeitpunkt schicken, wo du es nicht erwartest. Allahs Zorn, Allah ist der Rächende, einer seiner Namen, Al-Muntaqim, der Rächende. Einer der Könige in Ägypten damals. Und sie haben damals ein König, hat einen, einer, und er wurde sozusagen von den Wächtern bestraft, dieser Gefangene. Diese Anweisung kam vom König. Und dann sagte der Gefangene, sagte zu den Wärter, erbarmt mir, damit Allah euch erbarmt. Sonst wird Allah eine Strafe schicken. Ihr schaut das Ergebnis. Es war nicht ein König, sondern es war in unserer Zeit. Das war ein Präsident. Und da hat irgendwie dieser Ungerechte, der diese Anweisung gegeben hat, diese Leute im Gefängnis zu bestrafen, dieser Präsident oder keine Ahnung, der verantwortlich war für dieses Gefängnis, dieser Ungerechte, der Unrecht begangen worden ist zu ihm gegenüber, hat Dua gemacht. Und der Typ ist dann mit seinem Auto gefahren und dann ist ihm ein Metallstab in seinen Kopf reingegangen. Die Geschichte zeigt, dass wir sollen nicht denken, dass derjenige, dem Unrecht getan wird, Allah um Beistand bittet, um Hilfe, dass Allah subhanahu wa ta'ala seine Bittgebete nicht akzeptiert. Allah erhört seine Bittgebete mit Gewissheit. Allah ist schnell im Strafen. Einer der Leute hatte eine Schwester. Das sind für euch Lehren, damit ihr nicht Unrecht tut. Deswegen, wenn einer Unrecht tut, handelt, soll er zurückkehren von seiner Ungerechtigkeit. Einer der Leute hatte eine Schwester. Diese Schwester von ihm war schon älter geworden, aber sie hatte nicht die Möglichkeit zu heiraten. Sie lebte bei ihrem Bruder. Und die Frau von ihrem Bruder kommt, ihre Schwägerin, kommt und behandelt die Schwester von ihrem Mann wie eine Sklavin. Und er sogar war so ungerecht, hat das zugelassen und hat auch manchmal getreten, wenn sie irgendwie etwas falsch gemacht hat. Aber eines Tages war sie voll. Sie weinte und hat ihre Situation Allah, hat Allah darum gebeten, ihr zu helfen, weil ihre Situation war schlimm. Nach einem Monat dieser Bruder von ihr, der Unrecht gegenüber seiner Schwester war, hat ihm eine Krankheit geschickt, Allah subhanahu wa ta'ala, im Bein, und die Ärzte haben entschieden, ihm den Bein abzuschneiden. Und eine andere Geschichte, eine Süßigkeitsfirma, sie haben sozusagen zur arabischen Halbinsel Süßigkeiten geschickt, ja, transportiert. Deshalb pass auf, ungerecht zu handeln. Pass auf. Sei immer bescheiden gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Mach das nicht so, dass Allah mit dir zornig wird. Allah wird zornig am jüngsten Tag. Himmel und Erde werden in Allah, Allah nimmt sie und rollt sie zusammen. Die Himmel und Erde werden wie in Allahs Hand, wie nichts zusammengerollt. Was bist du im Vergleich zu Himmel und Erde? Aber dieser Mann, zurück zu der Geschichte, dieser Mann arbeitet in der Süßigkeitsfirma. Irgendwann hat er die Schnauze voll gehabt, so. Die Arbeit hat ihm keinen Spaß mehr gemacht. Ist ihm zum Kopf gestiegen. Und er hat, während er gerade diesen Teig knetete für die Süßigkeit, für diesen Kuchen oder Gebäck, hat auf den Boden geschmissen und hat mit dem Fuß drauf getreten. So erzählt eine Geschichte, was im Koran, wie so ähnlich war. Dieses Volk war undankbar. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen ihr Garten, weil ihre Besonderheit von diesem Volk war, sie haben einen schönen Garten gehabt, schöne Gärten. Allah hat dann einen Wind geschickt, einen Sturm, und der komplette Garten und die kompletten Gärten waren sozusagen wie dem Erdboden gleich. Unbrauchbar. Weil einer von ihnen gesagt hat, ich denke nicht, dass diese Pracht, dieser Garten zerstört werden kann. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala, das ist auch eine andere Geschichte, das sind hochmütige Menschen gewesen, das ist in Surat al-Kahf, können wir die Geschichte auch lesen. Und der dritte, sein Vater war rechtschaffen. Sie sind in den Garten gegangen, nachdem Vater gestorben ist. Und sie haben dann auch die Absicht gehabt, nicht mehr zu spenden, den Armen. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala auch, diese Erde, diesen Garten hat Allah auch verbrannt. Verbrannt, während sie schliefen. Als sie aufwachten, haben sie gesehen, der Garten war komplett ausgebrannt. Jetzt gehen wir zurück zu der gegenwärtigen Geschichte. Er hat Allahs Gnade, sozusagen Kufr und Allahs Gnade gemacht, indem er den Teig genommen hat und draufgetreten hat. 30 Tage, so wie wir hörten, die Quellen, nach 30 Tagen, er geht nach Europa, der hat Schmerzen in seinem Bein bekommen, ging in ein Krankenhaus und die Ärzte haben gesagt, sofort müssen beide Beine abgeschnitten werden. Und er ist momentan hier in Europa und alle beiden Beine, er selber erzählt die Geschichte. Al-Nusad, hier erklärt er, Allah ist sozusagen, Allah subhanahu wa ta'ala ist sozusagen, wacht über dich jeden Moment und ist nicht unachtsam dir gegenüber. Das heißt, Allah schaut die ganze Zeit auf dich, wie du handelst. Er sagt, diesen Hadith, den ich jetzt erwähnen werde, braucht Freitagsreden, nicht eine Rede, mehrere Freitagsreden. So sagt der Prophet, wenn du dich nicht mehr schämst, dann tue das, was du willst. Dieser Hadith braucht eine lange Erklärung. So wie du tust, handelst, so wird es dir zurückkommen. So wie du tust, so kommt es auf dich wieder zurück. Das ist auch ein Hadith. Wenn du schaust auf die Frauen der Menschen, der Leute, dann werden die Leute auch auf deine Front gucken. Wenn du den Menschen Unrecht tust, wird dir auch Unrecht getan. Wenn du das Geld der Menschen oder die Reichtümer der Leute zu Unrecht dir nimmst, dann wird auch dir dein Geld zu Unrecht genommen. So wie du handelst, so wird es auf dich zurückkommen. Die Gerechtigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, die uns auferlegt hat. Deshalb, meine Brüder, so wie du tust, so wird es dir auch angetan. Hab Angst vor deinem Herrn. Allah sagt uns im Koran, diejenigen, die das Geld der Waisenkinder ist, zu Unrecht, das, was sie essen, wird nur Steine der Hölle sein. Diejenigen, die das Geld der Waisenkinder und die Erbengelder, die eigentlich schon sozusagen islamisch aufgeteilt worden sind, aber der älteste Sohn zum Beispiel handelt ungerecht und sagt sich, naja, meine anderen Geschwister und besonders die Frauen hier, die Schwestern, naja, die sind verheiratet, ich behalte das Geld. So sagt Allah, dieses Geld, was sie sich zu uneigen oder sich zu Unrecht angeeignet haben, vieles, was sie essen, wird Stein aus der Hölle sein. Das ist eine gewaltige Sünde im Islam. Allah sagt, isst sie nicht. Und Allah erklärt uns auch im Koran, wenn sie klein sind, ihre Eltern gestorben sind in einem frühen Alter und die Kinder noch klein sind, dann sollen wir das Geld für sie halten, sozusagen das Geld für sie bewahren. Natürlich das, was sie brauchen, ihnen davon geben und ihnen das in einem Alter, wo sie einen Verstand, wo sie anfangen, von gut und schlecht, wo sie unterscheiden können, dann ihnen das geben. Deshalb habe ich gehört, unser Sheikh Arat ibn Abusi, möge Allah in seinem Alter und seinem Wissen ihn segnen. Er hat zwei Geschichten erzählt. Die erste, der Sheikh saß mit jemandem im Auto und erzählt ihm eine Geschichte. Nein, der Mann redete mit dem Sheikh. Du hast über die Gerechtigkeit Allahs gesprochen. Eines Tages da passierte einmal ein Streit an einer Stelle und dann begann eine Schießerei. Und einer hat er sagt, ich schaue aus dem Fenster, weil mein Haus war genau mitten in diesem Gefecht. Und ich guckte aus dem Fenster und dann flog mir eine Kugel in mein Genick und seitdem bin ich zu 70% gelähmt. Er sagt, worin ist hier die Gerechtigkeit Allahs? Er sagt, der Mann, okay, er war unschuldig. Aber er sagt nach zwei Wochen kam einer zu mir, das ist noch eine Geschichte. Er sagt, Sheikhna, oh unser Sheikh, da ist ein Streit passiert. Nach zwei Wochen kam jemand zu mir. Das ist eine Geschichte. Und da wurde einer mit einer Kugel getroffen aus dem Fenster. Er sagt, weißt du, der die Kugel in seinen Hals bekommt, was war seine Geschichte, willst du wissen? Er hat einen Bruder vor ihm gestorben. Und er ließ seine Kinder hinter sich. Und der Vater gab dem Bruder, der die Kugel abbekommen hat, für seine sozusagen Enkelkinder. Aber subhanallah, er hat dieses Geld. Und dann kam dieser Mann und sagt, urteile zwischen uns. Dann kam dieser Mann mit der Kugel, weil er meinte vorher, worin ist darin die Gerechtigkeit Allahs? Die Gerechtigkeit Allahs. Aber als nach zwei Wochen ein anderer Mann kam, der dabei war und der, subhanallah, der ihm dann das erzählt hat, dass der andere ungerecht mit dem Waisengeld, mit der Waisenkinder, mit dem Erbe der Waisenkinder Unrecht begangen ist, ungerecht. So sagt der Mann, das ist euer Onkel, ihr könnt ihn doch nicht verpetzen im Gericht. Lasst, ihr sollt Allah subhanahu wa ta'ala ihm Allah überlassen. Er sagt, wir haben ihn Allah überlassen. Er sagt, keine Nacht ist vergangen, als diese Schießerei begangen ist und diese Kugel ihm in den Hals gegangen ist. Für diese Geschichte, Allah, macht Angst. Er sagt, deshalb, passt auf, ihr sagt euch zwei Wörter. Entweder in dir ist Hasbiyallahu wa ni'mal Wakil, oder sagst, ich überlasse dich Allah. Wenn du ihm ungerecht gegangen bist und er sagt, ich überlasse dich Allah, sei vorsichtig. Sei vorsichtig. Oder er sagt, Allah ist mein Hüter, Beschützer oder er und er ist mir genüge. Egal, sei es ein körperlicher Zorn oder ein, das heißt, dass jemand schlägt oder jemand beleidigt. Er sagt, wir schlafen nicht. Und derjenige, der gegen dich ein Witzgewicht macht, weil du ihn ungerecht behandelt hast, wehe, Allah wiegt mit der Waage der Gerechtigkeit. Niemand wird zu Unrecht bei Allah behandelt. Niemand. Niemand kommt zu kurz bei Allah. Er sagt, Wallahi, wenn die Ungerechtigkeit sogar gegenüber ein Tier, dieses Tier, Allah subhanahu wa ta'ala wird das Recht von diesem Tier von dir holen. Sheikh Ratib erzählt auch eine andere Geschichte. Eines Tages einer der Jungen fuhr mit seinem Auto und dann raste er auf der Straße. Und dieses Auto beschleunigt, wenn er beschleunigt, während er steht, dann quietschen die Reifen. Er macht halt Action mit dem Auto. Und da war ein Hund, ein alter Hund. Und er macht, er fährt links, rechts mit dem Auto so im Slalom. Aber dabei, was ist passiert? Sie haben diesen Hund fortgefahren. Dann wird einer vielleicht sagen, ja, dieser Hund, Mann, der redet doch nicht. Aber was mit der Geschichte, wo dieser Kamel zum Prophet kam und sich beschwert hat bei den Propheten über sein Herr, der ihm schwere Last auf seinem Rücken stand. Und was mit der Geschichte, die Frau, die diesen lustigen Hund mit ihrem Stief was zu trinken gegeben hat. Und Allah und unser Prophet sagt, sie ist im Paradies. Und was mit der, die Katze, hungrig, ja, hat sie eingesperrt und die Katze ist vor Hunger gestorben, so hat der Prophet gesagt, sie ist in der Hölle. Deshalb, so hat uns der Prophet gezeigt, dass sogar die Ungerechtigkeit gegenüber den Tieren, auch wenn es ein Hund ist, ja, keiner von uns würde gerne einen Hund freiwillig mit nach Hause nehmen. weil er so schmutzig ist. Aber subhanallah, im Endeffekt ist es ein Geschöpf Allahs. Und Allah lässt diese Ungerechtigkeit nicht verloren gehen, dass sie diesen Hund, weil Allah diesen Hund geschaffen hat, dass sie ihn getötet haben. Deshalb, wenn dieses Bittgebet bei Allah angekommen ist, von dem der ungerecht behandelt worden ist, so sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ich werde dich unterstützen, dieses Bittgebet, auch wenn es später ist. Aber dieses Bittgebet, die Reaktion von Allah in Bezug auf das Bittgebet wird kommen. Deshalb fürchtet Allah und fürchtet die Ungerechtigkeit. Denn die Ungerechtigkeit ist Dunkelheit am nächsten Tag. Deshalb, meine liebe Brüder, dieses Gespräch, diese Rede hat kein Ende. Normalerweise, wie viele wir Heilung brauchen für diese Gesellschaft. Aber inshallah, wir bitten Allah darum, dass wir das, was wir gehört haben, verstehen. Nimmt diese Ratschläge und denkt nach, und an dem, der Unrecht tut, der Ungerecht handelt, dass er nachdenkt und zurückkehrt. Und derjenige, der denkt, der hat Kraft, weil Allah ihm Muskeln und Kraft gegeben hat, weil er Leute schlagen kann und alle anschauen haben, soll er wissen, dass die Völker vorhin mehr Kraft hatten und Allah hat sie in einem Augenblick vernichtet. Segen und Heil auf dem gesandten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diene Allah, fürchte Allah, sterbe nicht anders als Muslime. Das sind einige Ratschläge und Warnungen von den Völkern vor uns. Und wir sehen heute, die genauso wieder handeln, ungerecht. Auch eine Warnung an Sie von Allah durch seinem Buch. Wir sehen, was wir momentan im Internet sehen oder im Fernsehen, was in unseren Ländern, in den islamischen Ländern passiert, von der Ungerechtigkeit unserer Führer, nicht unsere Führer, ihre eigene Führer, aber ich habe zum ersten Mal diesen Hadith gelesen und er wunderte mich. Und das authentisch und al-Bayhaqi überliefert diesen Hadith. Wenn 10 ist eine Amir. Wenn 10 Personen, eine. Unser Prophet sagt, Allah Akbar. Einer, der Verantwortung über 10 hat, er ist Führer oder er hat die Verantwortung über 10 Personen und er wird sozusagen, wenn er ungerecht in Bezug auf diese 10 war, wird er gefesselt am nächsten Tag. Seine Hände werden am Hals mit einer Kette gebunden. 70 Meter lang oder 70 Einheiten lang. Letzte Khutbah haben wir darüber gesprochen. Jede Person, die 10 über 10 verantwortlich ist und der Unrecht oder was heißt Unrecht? Unrecht. Allgemein. Er wird Subhanallah. Nein. Jeder, der Führung hat über 10, ob er jetzt ungerecht oder nicht, das wird erst danach entschieden. Er wird gefesselt kommen. Ist er gerecht, wird ihm die Kette abgenommen. War ungerecht über diese 10, wird diese Kette beibehalten. Ich Wallah, ich sage mit Leichtsinn, dass unsere Präsidenten in unseren islamischen Ländern diesen Hadith nicht kennen. Oder wir sagen, was wahrscheinlich ist, dass Allah ihre Herzen blind gemacht hat und ihr Gehör taub und sie blind gemacht hat. Die, wie wir ganz am Anfang erzählt haben, die Köpfe abschneiden und mit den Füßen rauftreten, wie werden diese Leute vor Allah, wie werden sie vor Allah stehen, diese Menschen? Wie wird dieses Herantreiben, wie Viecher werden diese Menschen herangetrieben? Wie wird es ihnen am jüngsten Tag ergehen? So wird Allah sagen, nimmt sie gefesselt, erniedrigt in die Hölle. Deshalb, jeder ist gefragt, jeder wird gefragt über seine Taten auf dieser Erde. Das ist kein Gefängnis am nächsten Tag. Oder kein Gerichtssaal. Da wird das ein hauchdünner Strang gezogen sein über die Hölle. Und das ist As-Sirat, die Brücke. Da werden die Leute drüber laufen. Und viele werden darunter fallen in die Hölle. Und dann erzählt am nächsten Tag Allah, wer ihr seid oder wer ihr wart. Und ihr werdet sehen, diese Menschen werden sehen, dass sie nichts in Bezug auf Allah sind. Wir bitten Allah darum, dass er die Ungerechtigkeit von uns fernhält. Von den Ungerechten.